Ich bin Milo One und seit ich Two Guys One Cop gesehen habe, fress ich keine Scheiße mehr. Jo, und ich bin 3 Plus und habe jetzt 32 Zeilen Zeit, dir das Gegenteil zu beweisen. Du Pfeife. Ja, ich hab lange Haare. Erster Bezug weg. Ich nehm kein Kreatin. Zweiter Bezug weg. Ich bin genauso groß wie du. Dritter Bezug weg. Und ich seh wunderschön aus. Letzter Bezug weg. Ich hab dein Video jetzt stundenlang geguckt und stell fest, das Beste an deiner Runde war die Hook. Und selbst die war scheiße wie deine Wien-Vergleiche. Das waren schon 7 Gründe, wieso ich den Sieg erreicht. Sure. Doch deine Tanzeinlage war der Hammermann. Props auch an deine Jungs, die können ja alle Fahrrad fahren. Wo ist denn ich, denn ich hab Bitches geschwängert. Was denkst du dir für Scheiß aus? Bist du behämmert? Du willst dich mit Magneten in 2 Teile zerlegen. Yo, und ich will, dass du aufhörst, so viel Scheiße zu reden. Komm, nimm deine Messer und besuch mich hier. Und vielleicht geb ich dir ein kleines Stück vom Kuchen hier. Mit dir, du Spaß, warum singst du so schwul? Bist du behindert oder so, Alter Scotch? Du siehst wie ein Pimmel lecker aus. Geh dich schminken, du Schwuchtel, und ich fick dich wie ne Frau. Während du Hurensohn über YouTube kriegst, Rap, unterstreichst du eigentlich nur, wie schwul du bist. Und Milo, was soll ich zu dem Neger sagen? Ja, geil, ich will zu dem Neger sagen. Hast du deine 4. Ausbildung abgebrochen? Oder was hältst du da so blöd auf nem Gelände rum? Unsere Türen, ein du aufgeblähter Idiot. Das ist doch bestimmt ein so ausgedrehtes Video. Dein Doppeltan geflext, den bringt auch nichts mehr. Merkt man einmal, wie austauschbar und kacke deine Texte sind. Du kennst Leute, die sehen aus wie ein Steingolem? Der, oder der? Nein, wo denn? Du traust dich über meinen Frauengeschmack zu lästern? Du warst mit Tender zusammen, ich glaub, das macht sich besser. Ne Hydra hat 9 Köpfe, der kann man gut was anschlagen. Deine Texte fressen sich auf wie Lamanschul und Akbar. Dann schaue sich die Hook an und den Fehler hier. Während Scotch rumlisst, bitte haut ihm das Weh sein. Wieder ihr beiden Spasti. Könnt jetzt wieder nach Hause gehen, denn ihr verliert beide gegen den Sieger des Mobi. Hallo Milo, ich bin's, das hat zu mir erwartet. Ja, ich muss sagen, ich freu mich auf deine Niederlage. Gegen Plus in jede deiner Punch lässt sie kalt. Was mit Händen, halt bis Ende, diese Schlappe jetzt im Ball. Hallo Milo, ich bin's, du bist schon ein kalter Kerl. Jetzt wartet bloß an Hurensohn auf Heidelberg. Und als es klar von hast, du hast auf diese Ball verloren. Schaut euch diesen Jungen an, so stell ich mir als Sklaven vor.